Das Ende der Währungsordnung von Bretton Woods. Helmut Schmidt, der wenige Jahre später zum Weltökonomen wurde und 1975 zusammen mit dem französischen Präsidenten Giscard d'Estaing den jährlichen Weltwirtschaftsgipfel begründete, hatte in Fragen der internationalen Ökonomie als relativer Amateur begonnen. Während der Großen Koalition von 1966 bis 1969 war er Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Damals wurden die Spannungen im Weltwirtschaftssystem erstmals manifest. Die Währungsordnung der Nachkriegszeit, das sogenannte System von Bretton Woods, hatte eine Weltwährungsordnung mit stabilen Wechselkursen eingerichtet. Schon in den 50er Jahren zeigte sich allerdings, dass einige Länder mehr zu Leistungsbilanzüberschüssen, andere mehr zu Leistungsbilanzdefiziten tendierten. Auch zeigten die Inflationstrends gewisse Unterschiede. Die wachsenden Überschüsse im deutschen Außenhandel hatten schon 1961 zu einer Aufwertung der D-Mark um 5% geführt. Der Dollar kostete nicht mehr 4 D-Mark 20, sondern nur noch 4 D-Mark. Diese Anpassung galt als eine große Ausnahme im festen Gefüge der Wechselkurse von Bretton Woods. Die Spannungen im System bauten sich jedoch weiter auf und führten von 1969 bis 1971 stufenweise zu dessen Zusammenbruch. Zu sehr hatten sich die Salden der Leistungsbilanzen auseinanderentwickelt. Zu unterschiedlich waren die Inflationsraten. Notorischen Defizitländern wie Großbritannien ging irgendwann das Geld zum Intervenieren an den Devisenmärkten aus und notorische Überschussländer wie die Bundesrepublik hatten wachsende Schwierigkeiten, die fortwährende Ausgabe von D-Mark gegen Devisen mit einer stabilitätsgerechten Geldpolitik zu vereinbaren. Kurz vor der Bundestagswahl 1969 wurde die D-Mark erneut aufgewertet. Eine weitere Aufwertung erfolgte kurz nach der Wahl und mit der Auflösung des Bretton Woods-Systems erfolgte die endgültige Wechselkursfreigabe. 1971 kostete der Dollar nur noch 2 D-Mark 30. Die Umtauschgarantie des Dollar in Gold hob der amerikanische Präsident Nixon im August 1971 auf. Der heftige politische Kampf um eine Aufwertung der D-Mark prägte maßgeblich die Bundestagswahl 1969. Der SPD-Bundesfinanzminister Karl Schiller und die Mehrheit der Ökonomen waren für eine Aufwertung. Die Vertreter der Wirtschaft waren durchweg dagegen. Sie fürchteten Wettbewerbsnachteile und schätzten generell die Planungsvorteile fester Wechselkurse. Sie wurden unterstützt vom CSU-Bundesfinanzminister Strauß und übrigens auch vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Helmut Schmidt. Das Ergebnis der Bundestagswahl wurde allgemein als eine Unterstützung der modernen Wirtschaftspolitik von Karl Schiller und einer Aufwertung der D-Mark bis hin zur Wechselkursfreigabe interpretiert. Doch dieser Triumph währte nicht lange. Die Weltwirtschaft trat in eine inflationsreiche, spannungsgeladene Phase ein. Schon seit Anfang der 60er Jahre hatte der Vietnamkrieg dafür gesorgt, dass die USA Leistungsbilanzdefizite aufbauten und die Dollarguthaben im Rest der Welt stiegen. Da der Dollar die Weltreservewährung war, war dies gleichbedeutend mit einem weltweiten Aufbau von Währungsreserven und einer weltweit zu expansiven Geldpolitik. Seit Mitte der 60er Jahre wuchsen weltweit nicht nur die Leistungsbilanzungleichgewichte, auch die Inflationsraten stiegen dramatisch an. 1965 hatte die Inflationsrate in den USA noch bei 1,8% gelegen. 1970 waren es bereits 5,9%. Und der Gipfelpunkt wurde 1974 mit 11,0% erreicht. Der in der Bundesrepublik durch die Politik Karl Schillers 1967 eingeleitete Wirtschaftsaufschwung geriet seit 1970 zunehmend außer Kontrolle. Auch der Zauberlehrling Karl Schiller konnte die Kräfte nicht bändigen, die er entfesselt hatte. Obwohl der Effekt der D-Mark-Aufwertung den Preisanstieg bremste, stieg die deutsche Inflationsrate von 2,0% im Jahr 1969 auf 5,1% im Jahr 1971 und erreichte mit 7,0% im Jahr 1974 ihren Gipfelpunkt. Für eine restriktivere Politik, die auch mehr fiskalische Sparsamkeit bedeutet hätte, gab es in der seit 1969 regierenden sozialliberalen Koalition keine Mehrheit. Beim Rücktritt Alex Möllers 1971 hatte Karl Schiller als Superminister zusätzlich das Bundesfinanzministerium übernommen. Beim Versuch, mehr Sparsamkeit durchzusetzen, scheiterte er grandios. Auch wurde der Widerspruch zwischen seinem marktwirtschaftlich liberalen Kurs und einem wachsenden ideologischen Linkstrend in der SPD immer deutlicher. Im Sommer 1972 trat Karl Schiller zurück und verließ zugleich die SPD. Sein Nachfolger Helmut Schmidt hatte, beraten von seinem Tennisfreund Karl Klaasen, Vorstand der Deutschen Bank und von 1970 bis 1977 Präsident der Deutschen Bundesbank, lange gegen Aufwertungen der D-Mark und für ein System fester Wechselkurse gekämpft. 1972 hatte er mit dem markigen Satz, 5% Inflation seien ihm lieber als 5% Arbeitslosigkeit, wesentlich die wirtschaftspolitische Seite des Bundestagswahlkampfes geprägt. Im Amt des Bundesfinanzministers lernte er schnell, hegt aber bis heute seine Vorliebe für feste Wechselkurse. Bis 1982 prägte er zuerst als Finanzminister und dann als Bundeskanzler maßgeblich die Versuche, ein europäisches Währungssystem mit stabilen Wechselkursen zu errichten. Endpunkt dieser Versuche ist die seit dem Jahr 2000 bestehende Europäische Währungsunion.